Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wäre Klaus Kinski 85 Jahre alt geworden und am kommenden Sonntag jährt sich sein Todestag zum 20. Mal. Hören Sie dazu eine Hörspiel-Ursendung des Deutschlandfunks. Klaus Kinski. Um mich herum ist es dunkel und in mir wächst das Licht. Hörspiel von Michael Farin und Peter Geier. Text Peter Geier. Unter ausschließlicher Verwendung von Zitaten von Klaus Kinski. Es war einmal ein Kind. Es war vielleicht ein schlimmes Kind, aber es liebte viel und viel und wollte lieben. Die Augen waren halb so groß wie sein Gesicht und über diese Augen hingen lang die Haare und ließen eben gerade einen kleinen Schlitz zum Sehen frei. Sein Körper war sehr schmal und zart und niemand wusste recht zu sagen, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Es weinte viel und fror, wenn keine Sonne schien. Es schrie nur, weil es lebte und es schrie vor Todesangst. Es wollte nicht, dass Licht im Zimmer brennt und fürchtete die Dunkelheit. Es lief im Sturm und Wetter auf die Straßen und weinte, wenn es donnerte und blitzte. Es wollte nicht allein sein. Und doch störten alle, wenn es spielte, träumte, lebte, weinte, weinte, weinte. Es bettelte um Liebe und um Freundschaft und es stieß doch wieder alle traurig fort. Es fühlte sich wie Sand und wollte Sand sein. Es dachte sich wie Baum und kannte die Geschichte aller Bäume. Es war wie Wasser und wie Glas, das fühlt, wenn man durch es durchsieht. Es wollte alles, wollte nichts. Es war 4000 Jahre alt und doch nur 4 und 6 und 10 und 20 und auch mehr und mehr. Ich weiß nicht, wer ich bin und wer ich war. Ein Fremder vor mir selbst und neu für mich und alt, wenn ich in den Spiegel sehe. Ich glaubte, dass ich überall zu Hause sei und war schon heimatlos, bevor ich noch ganz dort war. Ich bin durchaus sehr zart und fühle mich doch kräftiger als alle. So stark manchmal, so schwach, so oft. Ich fürchte mich doch eigentlich vor nichts. Und dabei fürchte ich oft alles. Ich will nicht einsam sein. Und sehne mich nach Einsamkeit, sobald ich nicht allein bin. Ich will ja lernen. Lernen und ich hasse meinen Schlaf, weil er die Zeit stiehlt. Aber ich bin so übervoll von mir. Ich bin voll energiegeladener Ideen und voll von so viel Traurigkeit. Ich will leben und ich will sterben und ich tue beides oft. Ich war so gierig auf ein Glück. Und sieh, ich hasse das Gefühl des Glücks. Ich war in allem und ich wollte nirgends sein, wenn ich in allem war. Ich liebe meine Sonne und ich hasse sie, weil ich begreife, dass ich ihr nicht entkommen kann. Ich liebe Huren, Diebe und vielleicht auch Mörder, weil ich ihr Schicksal liebe, wenn sie eines haben. Und auch die Verrückten, wie sie die Menschen nennen. Sie sind wie Blinde, die schon lange sehen. Ich fliehe jeden Tag. Und wenn die Nacht kommt und so stehen bleibt, die ganzen stundenlosen Stunden, dann bin ich so sehr krank, weil es nicht Tag ist. Ich suche mich. Und wenn ich mich gefunden habe, bin ich mein größter Feind. Mir brennt die eigene Haut wie Feuer. Und mein Blut ist wie ein unberechenbares Tier. Ich fliehe vor mir und meinem Leben. Und ich hasse mich, der mich vernichten will. Das Leiden nimmt kein Ende. Ach Gott, aber ich will nicht klagen, wenn ich nur arbeiten kann. Bete für mich. Ich glaube, es hat einen Sinn, wenn reine Menschen beten. Ich bin traurig und verzweifelt und ich sehne mich nach Sonne. Ich brauche Sonnenblumen. Ich laufe viele Kilometer, um mir welche zu beschaffen. Wenn sie frisch sind, küsse ich ihnen die Honiggesichter. Wenn sie vertrocknet sind, lege ich sie aufs Fensterbrett, wo sie weiterglühen. Ich habe eine riesige Sonnenblume in einem Schrebergarten in Tempelhof gesehen. Sie ist so groß wie ein Luftballon. Ich kann jetzt nicht riskieren, sie zu stehlen und frage den Schrebergärtner, ob er sie mir verkauft. Er gibt sie mir umsonst. Ich werde sie an ihrem hellgrünen, 2 Meter langen Stiel von Tempelhof bis zur Brandenburgischen Straße tragen. Ihr schwarzes, klebriges Gesicht ist von leuchtend gelben Blütenblättern eingerahmt, während ich selbst kornblumenblaue Jeans und ein mohnblumenrotes T-Shirt trage. Da es Sommer ist, gehe ich barfuß. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich solches Aufsehen erregen werde. Es ist Sonntag und die Straßen sind voller Fußgänger. Ich versuche, den Leuten durch Nebenstraßen zu entkommen, denn wo immer ich auftauche, lacht jeder über mich und über meine Sonnenblume. Um diesem Spießrutenlaufen zu entgehen, breche ich den Kopf der Sonnenblume von ihrem Stiel, drücke sie wie ein kleines Kind mit ihrem Gesicht an meine Brust und hetze im Laufschritt Richtung Wilmersdorf weiter. Ich versuche, in einen Autobus zu steigen, aber selbst der Schaffner kann sich nicht enthalten, die Fahrgäste mit blöden Bemerkungen über mich und meine Sonnenblume zu erheitern. Die Bande gröhlt vor Lachen. Ich springe vom fahrenden Autobus. Auf der Straße wird es immer unerträglicher. Ich bin derart verstört und verletzt von der Beschränktheit und Rohheit der Leute, die über mich und meine Sonnenblume in Lachen ausbrechen, dass ich, von Fußgängern eingekreist, keine andere Lösung mehr sehe, als den geliebten Kopf der Sonnenblume in Stücke zu reißen und davonzurennen. Wittenau, berüchtigte Irrenanstalt von Berlin. Der VW-Bus hält vor dem Empfangsgebäude. Ich werde direkt in die Wartehalle ausgeladen. Sie knoten mich aus der Zwangsjacke. Ich bewege und massiere sofort meine abgestorbenen Arme und Handgelenke. Einer der Knechte drückt mich auf eine Bank. Ich muss warten. Lange. Die Halle ist hoch, kahl, die Wände bis Mannshöhe grünlich lackiert, wie die Gaskammern in Amerika. Die blinden Fensterscheiben sind vergittert. Überall Gitter, überall klinkenlose Türen. Immerzu Schlüsselgerassel. Zuschließen, aufschließen, zuschließen. Jedes Mal 2, 3, 4 Mal hintereinander. Andere Häftlinge werden an mir vorbeigeführt. Man merkt, dass sie schon länger hier sind. Sie schlurfen mit den Knechten mit wie Roboter, lassen sich schubsen, stoßen, dirigieren. In allem liegt ein Mechanismus, als würden Hinrichtungen vorbereitet. Das Personal läuft geschäftig hin und her. Sie tragen schmuddelige Kittel, die sie über die Schlägerunterarme hochgekrempelt haben. Die Opfer stecken in einer Art Sträflingskluft. Lange graue Baumwollhemden und sowas wie Pantinen an den nackten Füßen. Ich ziehe das graue Hemd und die Pantinen an und werde in den Saal geführt, wo die ständigen Aufpasser mich in Empfang nehmen. In diesem Saal, in dem ich mit circa 80 bis 100 Mithäftlingen eingeschlossen werde, spielt sich alles ab. Schlafen, essen, pissen, scheißen, schreien, toben, jammern, wimmern, beten, fluchen, drohen, prügeln, quälen. Und der endgültige Zusammenbruch derer, die es überstanden haben. Der Gestank ist nicht zu beschreiben. Es ist die Hölle. Die wahre, von Menschen erdachte. Irgendjemand schreit. Zwei Aufpasser ersticken seine Schreie. Er bekommt ein Heftpflaster auf den Mund und wird an sein Bett gefesselt. Nur nicht hinsehen. Sie nicht ansehen, sage ich mir immer wieder. Nicht hinhören. Nicht den süßlichen Geruch einatmen, der Brechreiz erzeugt. Ich darf nicht jammern. Ich darf auf keinen Fall verzweifelt sein. Nicht einmal traurig. Das vermindert den Hass. Ich brauche den Hass. Keine Verachtung. Verachtung ermüdet. Ich brauche bösen, rachgierigen, schadenfrohen, gehässigen Hass. Wenn es wahr ist, dass mein Bruder Arne weiß, wo ich bin, dann wird er mich heraushauen und koste es sein Leben. Das ist das Einzige, dessen ich in diesem Augenblick sicher bin. Nach einer Ewigkeit in der Erwachsenenhölle umarmen wir uns. Er fragt mich nichts und ist nur lieb zu mir. Er begreift, dass ich jetzt keine Erklärungen abgeben kann. Ich liege tagelang mit dem Gesicht in den Blumenbeeten und schlafe die ersten Nächte im Freien. Ich muss erst wieder anfangen zu leben. Ich bin fest überzeugt, ich habe die Erwachsenenhölle überwunden, denn ich bin auch körperlich wieder zu Kräften gekommen, als eine Wespe an der Fensterscheibe mich mit ihrem Gesurre zur Weißglut bringt, während ich am Tisch sitze und Briefe schreibe. Ich öffne das Fenster, aber sie fliegt nicht raus. Eine Weile ist alles still. Dann fängt sie von neuem an zu surren und mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe zu fliegen. In meiner augenblicklichen Überempfindlichkeit erscheint mir das Gesurre so überdimensional, dass ich mir die Ohren zuhalten muss. Das dauert mehrere Stunden. Immer wenn ich die Fäuste von meinen Ohren nehme, setzt die Wespe ein, als beobachte sie mich und warte nur darauf. Ich schlage nach ihr, aber treffe sie nicht. Sie versteckt sich. Und sobald ich mich wieder an den Tisch setze, weil ich denke, dass ich sie erschlagen habe oder dass sie weggeflogen ist, beginnt die Tortur von neuem. Ich presse mir die Fäuste so lange gegen die Ohren, bis ich glaube, dass sie die Quälerei endlich satt haben muss. Als ich die Fäuste wegnehme, geht es von vorn los. Es hört sich an, als ob sie diesmal ihren Schädel absichtlich besonders laut gegen die Fensterscheibe schleudert. Ich bleibe noch eine Weile sitzen, ohne mir die Ohren zu verstopfen. Wobei ich die Wespe aus den Augenwinkeln verfolge, während ich so tue, als ob ich schreibe. Dann reiße ich die Tischdecke mitsamt der Tinte und allem, was sonst noch darauf steht, vom Tisch und schlage die Wespe mit der Tischdecke zu Boden. Sie ist nur betäubt. Ich erwürge sie mit einem Wollfaden und verbrenne sie über der Gasflamme. Während ihr verkohlter Körper knistert und sie langsam verglüht, begreife ich, dass sie nichts dafür kann, was die in Wittenau mit mir gemacht haben. Diese Leute, die nicht die schrecklichen Dinge sehen können und deshalb auch nicht die schönen Dinge sehen können. Aber ich kann dieses Etwas nicht einfach wegwerfen. Sie denken, man könne das alles wegwerfen und ein Schauspieler sein. Aber du wirst dieses Etwas nicht mehr los, wenn du es einmal gespürt hast. Du kannst es nicht töten, egal wie sehr du es dafür hasst, dass es dich leiden lässt. Du versuchst es zu töten, aber es ist wie die Schlange mit den 100 Köpfen. Da ist immer ein weiterer Kopf. Verwilderte Gewächse, die aus dem tiefen Grund meiner Seele nach außen dringen, wie aus einem überfüllten Gefängnis. Koste es, was es wolle, und entschieden, die Hülle meiner Person zu sprengen und Verheerung zu hinterlassen. Seelenpflanzen, die chaotisch in die Höhe schießen und in alle Richtungen wuchern. Sie verstecken sich bis in die feinsten Verästelungen meiner Träume. Sie vergiften meinen Schlaf, würgen mich, versuchen, mich in den Wahnsinn zu stürzen. Ein erbarmungsloser Kampf entbrennt, der nie zu enden scheint. Ich werde pausenlos von Millionen Fantasien, Dämonen, Assoziationen auf einmal verfolgt. Ich bin ein König, ich bin ein Bettler, ich bin ein Mörder oder sein Opfer. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass ich in meinem Schicksal aufgehoben bin. Das ist mein Kostüm, als hätte ich es immer getragen. Die Kunst macht mir Spaß. Denn ich erkenne mit jedem Tag gewaltiger und klarer, dass sie das wahre Leben ist und dass ich in diesem Leben lebendig werde. Die Qualen in mir, nach den Schmerzen hat keiner gefragt, aber die Geburt wird Licht verbreiten, darum frage ich nicht, wie lange ich leiden muss. Verstehst du nicht? Um mich herum ist es dunkel und in mir wächst das Licht. Ich habe es im Theater immer abgelehnt, bei den Proben überhaupt dabei zu sein. Wozu auch? Was sollten mir die Regisseure denn erzählen? Wie ich mich zu bewegen habe oder welchen Gesichtsausdruck ich brauche? Auch bei Filmproben stelle ich mich meist taub. Wenn die Kamera läuft, bin ich da. Man sagt vom Rennfahrer Manuel Fangio, dass er seine Rennstrecken immer vorher abgegangen ist, so als wenn jemand etwas mit der Hand abtastet. Er kannte jede kleinste Blase im Asphalt. So taste ich auch jedes Stück, jedes Detail vorher einmal mit meiner Seele ab, mit meinem Bewusstsein, das reicht. Aber hin und her latschen, damit die Regisseure auch mal sehen, warum sie keine Fantasie haben, das mache ich nicht mit. Herzog, der Produzent des Films Agire, der Zorn Gottes, hat auch das Drehbuch geschrieben und will Regie führen. Ich frage ihn sofort, wie viel Geld er hat. Als er zu mir in die Wohnung kommt, ist er so schüchtern, dass er sich kaum einzutreten traut. Vielleicht ist das auch bloß so eine Taktik. Jedenfalls bleibt er so blödsinnig lange auf der Türschwelle stehen, dass ich ihn regelrecht hereinschleppen muss. Sobald er drin ist, fängt er unaufgefordert an, mir den Film zu erklären. Ich sage, dass ich das Drehbuch gelesen habe und die Geschichte kenne. Aber er hört gar nicht zu. Er redet und redet und redet. Ich glaube, er könnte gar nicht aufhören zu reden, selbst wenn er es versuchte. Nicht, dass er schnell spräche wie ein Wasserfall, wie man sagt, wenn jemand viel und schnell redet und die Worte heraussprudeln. Im Gegenteil, seine Rede ist schwerfällig, träger als eine Kröte, umständlich, pedantisch, zerhackt. Die Worte fallen in Satztrümmern aus seinem Mund, die er bis zum Äußersten zurückhält, als brächten sie ihm Zinsen. Es dauert und dauert, bis er endlich so einen Popel verhärteter Gehirnrotz raus hat. Dann windet er sich in schmerzhafter Verzückung, als habe er Zucker auf seinen faulen Zähnen. Eine ganz langsam arbeitende Quatschmaschine. Ein veraltetes Modell, dessen Ausknipsschalter nicht funktioniert und die man nicht mehr ausschalten kann, außer wenn man den Hauptschalter für den gesamten Strom abschaltet. Ich müsste ihm also auf die Fresse hauen. Nein, ich müsste ihn bewusstlos schlagen, aber selbst bewusstlos würde er noch weiterreden. Selbst wenn man ihm die Stimmbänder durchschnitte, würde er weiterreden wie ein Bauchredner. Selbst wenn man ihm die Kehle durchschnitte und seinen Kopf abtrennte, würden noch Wortblasen aus seinem Mund hängen wie Gase innerer Verfaulung. Nie hat ein sogenannter Regisseur mir etwas anderes vermitteln können als Scheiße und Mundgeruch. Sie geben ihre schlechten Angewohnheiten weiter wie Geschlechtskrankheiten. Ihr in der Nase bohren und sich am Arsch kratzen. Ihre Bewegungen von Amputierten. Sie haben nichts als Unzucht getrieben mit meiner Seele. Diese Gänse, die einem Adler beibringen wollen, wie er fliegen soll. Es ist wahr, dass ich schon vor langer Zeit, und zwar ohne Schwierigkeit, ein Hund sein konnte. Oder ein Pferd, ein Vogel, eine Schlange, eine Katze, ein Fisch, eine Raupe, ein Schmetterling, ja sogar ein Wurm. Nicht durch blöde Grimassen, sondern mit ihren Organen, mit ihren Sehprismen, mit ihrem Gehör- und Geruchssinn, mit ihrer Sexualität, Paarung, Befruchtung, Schwangerschaft, Gebären. Ich fühlte das alles schon als Kind, nur konnte ich es nicht deuten. Das erste Mal, dass es mir auch physisch zum Bewusstsein kam, war, als ich die Frau in die menschliche Stimme von Jean Cocteau verkörperte. Ich ging nachts in Frauenkleidern auf die Straße mit Schlüpfern, Büstenhalter, Straps und Stöckelschuhen. Nicht, um mich zur Schau zu stellen, sondern für mich allein. Es erschien mir natürlich und selbstverständlich, als Frau gekleidet zu sein, da ich mich, seit die Metamorphose begann, als Frau fühlte. Ich hatte das vollkommene Bewusstsein, Frau zu sein. So, wie es natürlich ist, als Mann gekleidet zu sein und nicht als Frau in dem Bewusstsein, Mann zu sein. So, wie ich heute, jetzt, in diesem Augenblick ein Kind sein kann. Mein eigenes Kind, sowie seine Mutter und sein Vater oder beide zusammen. Am erschreckendsten kommt mir die Vollkommenheit der Metamorphose zum Bewusstsein, als ich Wojciech bin. Wojciech, der seine Frau ermordet, die er über alles liebt, und dann wahnsinnig wird und sich ertränkt, während ihr gemeinsamer kleiner Sohn allein zurückbleibt. Das alles zu durchleiden, hat so verheerende Auswirkungen auf mich, als hätte ich nicht nur seit jeher wie Wojciech gelitten, sondern dass ich wieder und wieder wie Wojciech leide. Malaria der Seele, die immer wieder kommt. Mein ganzes Sein ist ein einziger Nährboden für die Erschütterungen der Welt, für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles Leben und Sterben. Alle Vibrationen gehen durch mich hindurch. Das ganze Universum ergießt sich in mich, wütet in mir, tobt durch mich hindurch und über mich hinweg, verwüstet mich. Es kommt und geht, wann es will. Es beherrscht mich, kommandiert mich, umklammert, bedroht mich und wartet immerzu und überall auf mich. Es saugt mich voll, saugt mich auf, durchwächst mich. Es ist in meinem Rückenmark, in meiner Gehirnmasse, in meinem Blut, in meinen Knochen, meinen Muskeln, Eingeweiden, meinen Geschlechtsorganen, in meinem Sperma, in meinem Fleisch, in meinen Augen, meinem Gehör, meinem Geschmack, meinem Geruch, in meinem Gleichgewicht, in meinem Lachen, in meinen Tränen, in meinen Tagen wie in meinen Nächten, in meinen Gedanken. In meinen Gefühlen, in meinem Mut und in meiner Angst, in meiner Verzweiflung und in meiner Hoffnung, in meiner Schwäche und in meiner Kraft, überall und immerzu. Es war in Wien. Ich hatte mich wie so oft in der Altstadt herumgetrieben und blieb in einer schmalen, menschenleeren Gasse rein zufällig vor der Vitrine einer Geigenwerkstatt stehen, wo ich hypnotisiert auf einen Kupferstich starrte, der in der Ecke der Vitrine lehnte. Warum ich meinen Blick nicht von dem Kupferstich losreißen konnte, war nicht wegen des auf ihm abgebildeten, wenngleich ungewöhnlich aussehenden Mannes. Der Anblick von mir selbst faszinierte mich. Was dann geschah, ereignete sich nicht in unserem Jahrhundert. Eine fast religiöse Stille senkte sich auf den Zuschauerraum. Alle Augen und Ohren waren auf die Bühne gerichtet. Endlich erschien dort eine Gestalt, die dem Jenseits entstiegen zu sein schien. Sein zerknitterter schwarzer Frack, den er wohl seit 30 Jahren anzog. Seine schwarze Hose, die ihm um die dünnen Beine schlotterte. Die Hose von jemand, der in ihr geschlafen hatte. Seine rabenschwarzen Locken, die ihm über die herabhängenden Schultern flatterten. Seine grotesk verrenkten Glieder waren von einer spektralen Hölzernheit. Gleichzeitig gebärdete er sich wie ein verrückt gewordenes Tier, sodass Gekicher im Publikum hörbar wurde. Seine langen Arme mit den großen Händen schienen noch verlängert mit dem Geigenbogen in der einen und der Geige in der anderen Hand. Sein hässlicher Kopf mit dem zahnlosen, zynisch verzerrten Mund. Sein schreckliches Gesicht, das in dem fahlen Rampenlicht noch leichenhafter wirkte und in das unauslöschliche Zeichen von tiefem Gram, Genie und Hölle eingegraben waren. Sobald ich mich nach Tagen kräftig genug fühlte, ging ich in die Gasse zurück. Der Kupferstich war aus der Vitrine verschwunden. Ich betrat die Werkstatt, aber ich fand niemand vor, außer einem etwa 14-jährigen Knaben. Der wusste nur, dass der auf dem Kupferstich abgebildete Mann Niccolò Paganini war. Das Aufsehen, das er erregte, war so außerordentlich. Der Zauber, den seine Musik vor allem auf die Frauen ausübte, so gewaltig, dass die eifersüchtigen Ehemänner sich nicht mit einer natürlichen Erklärung zufrieden geben wollten. Sie behaupteten, dass Paganinis Musik schwarze Magie sei. Es gab keine andere Erklärung, er war vom Teufel besessen. Und man munkelte, dass die vierte Saite seiner Geige, der er so verführerische Töne entlockte, die Sehne einer Frau sei, die er vergewaltigt und ermordet hätte. Um das Leben dieses Mannes zu ergründen, scheute ich keine Strapaze und schreckte auch vor Diebstahl nicht zurück. Meine Suche konzentrierte sich gleichermaßen auf Porträts von Paganini. Bald war ich im Besitz fast aller. Paganini, geigend auf dem Ast eines Baumes sitzend, kleine Teufel auf Schultern und Schoß, während halbnackte Hexen mit gespreizten Schenkeln in aufgeilenden Stellungen auf Besen wie auf Schwänzen durch die Lüfte reiten. Auf einer anderen greift Lucifer höchstpersönlich, dem in der Kerkerzelle geigenden Paganini über dessen Schulter in die Seite und führt ihm die Hand mit dem Bogen. Zuletzt Paganini auf dem Sterbebett. Und die grauenerregenden Wiedergaben seines einbalsamierten Leichnams. Ich erschauerte. Den Gesichtszügen war, wie bei ausgestopften Tieren, jeglicher Ausdruck genommen. Aber die Augen sahen mich unter kaum geschlossenen Lidern an, als reflektierte mein eigener Blick in einem Spiegel. Ich hatte das bei abgestürzten Vögeln gesehen. Sie hatten den Flugwind noch in den Augen, der ihren vom Tod überraschten Blick auf unsichtbaren Schwingen in meinen Blick weitertrug, der sich mit dem Blick des Vogels vereinte. Ich weiß nicht, wie das alles enden wird. Damals, als ich noch nicht wusste, dass es keinen Rückweg mehr gibt, wenn man angefangen hat, die Inkarnation allen Seins zu werden. Damals, als ich zwar fühlte, dass ich nicht aufhören konnte, das zu sein, was man Schauspieler nennt, als ich mir aber sagte, dass ich es ja nur des Geldes wegen tue und dass es weiß Gott Schlimmeres gibt. Jetzt, heute, will ich persönlich lieber arm sein, aber ohne Albträume und ohne Verfolgungswahn, ohne die Marter der unablässigen und bewussten Inkarnation. Wenn ich es nur könnte, wenn es nur an mir läge. Ich will kein Schauspieler sein. Ich will niemals ein Schauspieler gewesen sein. Ich will nie Erfolg gehabt haben. Ich hätte lieber eine Straßenhure sein wollen und meinen Körper verkauft haben, als meine Tränen verkauft zu haben und mein Lachen, meine Trauer und meine Freude. Viele Menschen geben sich Beruhigungsmittel für die Seele, damit sie nicht muckst. Und vor allem, dass es nicht wehtut. Am besten ist es für sie, jede Bewegung der Seele, die eine Erregung grenzen könnte, im Keime zu ersticken. In Irrenhäusern wird den Insassen täglich als erstes und vor allem ihre Beruhigungspille verpasst. Der Seele das Maul stopfen. Die Beruhigungsmittel sind lang erprobt und so sicher wie die Pille zur Verhütung der Schwangerschaft. Man deckt den Vogel in seinem Käfig abends mit einer Decke zu, damit er eine ruhige Nacht habe. Und dann die Angst, die Menschen vor jeder Art von körperlichen Schmerzen haben. Schmerzmittel für alles. Für schmerzlose Geburt, schmerzlosen, unruhigen Schlaf, schmerzlosen, leichten Tod. Was ist mit einem Mittel für schmerzloses Lachen, damit einem das Zwerchfell nicht wehtut? Schmerzlose Freude, schmerzlose Trauer, schmerzloses Weinen, damit die Augen nicht von dem Salz der Tränen brennen. Gibt es ein gemütliches Erdbeben oder einen harmlosen Hurrikan? Die heimtückische menschliche Gesellschaft prügelt ihren Mitgliedern ein, dass sie sich erst einmal und vor allen Dingen beruhigen sollen. Warum? Ist Ficken ein ruhiger Zustand? Gibt es vielleicht Mittel für schmerzlose Entjungferung? Schmerzliches Eindringen des männlichen Gliedes? Schmerzloses Ficken? Leben ist nicht schmerzlos und nicht beruhigend. Leben ist erregend, leidenschaftlich und schmerzhaft. Lachen, Tränen, Wutschreie, Schmerzensschreie, Freudenschreie sind Ausdruck von Körper und Seele. Unterdrückt man sie, treibt man mit den Teufeln auch die Engel aus. Aufgerissene Erde und aufgewühlte See sind die Folgen von Erdbeben und Sturm. Man kann Himmel und Hölle nicht einfach auf dem Müllplatz abladen. Wie kann jemand glauben, dass man lernen kann, zu fühlen? Und dass man lernen kann, es auszudrücken? Wie kann jemand einer anderen Person beibringen, wie man lacht und wie man weint? Wie man fröhlich und wie man traurig ist? Was Schmerz ist und Verzweiflung und Sehnsucht und Leidenschaft, Hass und Liebe? Wie kann jemand seine eigene und anderer Leute Zeit verschwenden mit derartigem Schwachsinn? Kritisieren heißt für die meisten, dass man es besser weiß, besser kann, ohne es jedoch umgehend beweisen zu müssen. Ist es ein Beruf? Kritiker? Die sogenannte Klassifizierung von Filmen ist das letzte Stadium von Gehirnerweichung. Es entstehen ganze Kritikerteams, impotent sabbernde Paralytiker, impertinent und arrogant wie Sektierer. Sie hatten gar keine Qualifizierung zu fürchten. Sie waren einfach da und rissen das verfaulte Maul auf. Sie sind ekelhafter als die erbärmlichste Reklame für Männerschutz, weil sie nicht einmal die jämmerliche Fähigkeit besitzen, dem Käufer eine Gütemarke in den Schwanz einzubrennen. Je länger sie es tun, das heißt, je länger niemand kommt und sie mit Rattengift ausrottet, umso frecher werden diese kläffenden Köter. Scheiß diesem ganzen Hundepack. Die deutsche Regierung schreibt mir, dass sie mir die höchste Auszeichnung für einen Schauspieler, das Filmband in Gold, verliehen hat. Das ist die Höhe. Wer hat diese Großkotze dazu befugt, mir etwas zu verleihen? Ist es Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass es jemand geben könnte, der Ihren Scheiß nicht will? Was für eine ordinäre Anmaßung, mir, ausgerechnet mir, einen Preis zu verleihen. Was soll dieser Preis denn darstellen? Eine Belohnung? Wofür? Für die Qualen, Schmerzen, Verzweiflung, Tränen? Ein Preis für jede Hölle, jedes Sterben, jede Auferstehung? Preise für Tod und Leben? Preise für Leidenschaft, Hass und Liebe? Und wie habt ihr euch gedacht, mir den Preis zu übergeben? Als ein Geschenk? Eine Gnade? Wie diese geschmacklosen Hostien, die der Papst wie Fastfood verteilt? Dann trete ich nach euch! Oder kommt ihr unterwürfig, winselnd? Dann trete ich auch nach euch. Also was wollt ihr? Ihr müsst besoffen sein oder verrückt. Dazu kommt, dass kein Scheck dabei ist. Also nicht einmal Geld. Es ist empörend. Daraufhin schicken sie mir den Müll nach Paris. Ich werfe also das Filmband in Gold in den Mülleimer. Es gibt Preise für komisch sein und Preise für Tragödien. Preise für Schönheit und Preise für Hässlichkeit. Preise für den Besten und Preise für den Schlechtesten. Preise für jemand, der am meisten fressen und Preise für jemand, der am meisten saufen kann. Genauso werden Bullen und Schweine preisgekrönt. Der Zuchtbulle will keinen Preis für gutes Ficken, aber er wird nicht gefragt. Auf der Titelseite einer Tageszeitung erscheint ein halbseitiges Foto von mir als Hamlet in ganzer Figur. Daneben ebenfalls in ganzer Figur das Foto einer nackten, hinreißenden Striptease-Tänzerin. Sie strippt in einem Nachtlokal nach meiner Villon-Platte Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Endlich die Ehre, die mir gebührt. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht, da blüht ein süßer Zeitvertreib mit deinem Leib die lange Nacht, da will ich sein. Im tiefen Tal dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. Im tiefen Erdbeertal im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief doch nie. Zurück zu diesen Strolchen von Regisseuren, die mich huren wollen mit schlappen Schwänzen. Diese aufgeblasenen, arroganten, neurotischen Blöffer, die auf mir spielen wollen und mich nur verstümmeln können. Ich brauche keinen blinden Hund. Regisseure sind Egel, Schmarotzer. Sie wollen mich auspressen wie eine Tube Farbe, ohne malen zu können. Sie können die starken Farben nicht handhaben, nicht bewältigen. Ich aber trage die wahren Landschaften in mir. Die Landschaften eines jeden Gefühls, eines jeden Ausdrucks. Ich trage die Landschaften aller Formen in mir, die sich unablässig verändern. Ich trage alle Meere in mir und alle Gestirne, die Wolken und alle Winde. Ich bin Musik. Ich bin eine Oper, eine Arie, eine Symphonie. Ich bin Töne. Ich will keine Bücher. Ich bin der Roman. Ich bin Poesie. Ich bin das Märchen. Ich bin die Aufhebung der Zeit, die Aufhebung der Geschlechter, die Aufhebung von Gut und Böse. Ich trage die Landschaften ganzer Planeten in mir, die Landschaften auf den Gründen der Meere. Ich durchlaufe sie, durchfliege sie. Ich bin ein riesiger Fisch. Ich bin ein gewaltiger Vogel. Ich bin der Flug aller Vögel, die durch die Lüfte stürzen. Ich bin tief in der Erde, in den Kristallen, in den Metallen, den Mineralien, in den Feuerquellen der Vulkane. Ich lebe in den Spitzen der Wurzeln, in den Gesichtern der Bäume. Ich spreize mich in den Farben der Blumen und Schmetterlinge. Ich bin der Geruch und der Geschmack der großen Katzen. Ich bin der Blick der Wölfe. Ich bin die zerklüfteten Adern der Felsen und der Schrei des Eises. Unser Haus ist voller Spinnen und Falter. Noch niemals waren es so viele. Überall Falter. Überall. Manche der Falter erkenne ich sogar nach Wochen oder Monaten noch. Nachdem ich zur Raupe geworden bin, aus der der Falter schlüpft? Oder bin ich schon Falter, ohne es zu wissen? Habe ich schon Flügel? Atem? Bewegung von ihnen? Ich weiß es nicht. Bin ich inzwischen selbst schon mehrmals um die Erde geflogen? Ich erkenne sie an ihrem Verhalten, an ihrer Stellung, an ihrer Versteinerung. Vielleicht werde ich selbst zum Falter werden. Vielleicht ist es das erste und ewige Sein. Raupen und Falter hat es immer gegeben und wird es wohl immer geben. Vielleicht nähere ich mich ihrem ewigen Reich. Wollen Sie mir sagen, dass ich völlig und endgültig in das ewige sich verwandeln, das ewige Werden eingegangen bin? Bin ich Wurzel, Erde, Spinne im Netz, die ihre Beute zermalmt und aussaugt? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal das Haus verlassen habe. Oder kommen die Spinnen immer näher, mich, den Falter, zu zermalmen und auszusaugen? Bin ich überhaupt noch lebendig oder bin ich schon versteinert, wie viele der Falter? Gehe ich durch die Erde, anstatt auf Wegen? Plötzlich habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr atme. Ich kontrolliere meinen Puls. Ich fühle ihn nicht. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er schlägt. Ich sehe auf die Uhr. Es sind bereits 4 Minuten vergangen, seit ich zum letzten Mal geatmet habe, und noch immer bin ich nicht in Panik, Luft zu holen. Ja, ich spüre überhaupt keinen Druck. Ich habe das alarmierende Bewusstsein, dass ich nicht mehr atmen muss. Ich glaube, dass man sich umbringen kann, wenn man einfach aufhört zu atmen. Ich will aufspringen, aus dem Haus stürzen, aber ich bin wie gelähmt. Heißt das vielleicht sterben? Die Menschen werden von mir sagen, dass ich tot bin. glaube ihnen nicht. Sie lügen. Ich kann niemals sterben. Deswegen sei nicht traurig, auch wenn ich als Mensch nicht sichtbar bin. Es bedeutet nur, dass du und ich für immer vereint sind. Dann bin ich wieder Wind und Meer und Sterne und Feuer und Stein und Sand und Schnee und Eis und das Auge des Panthers, das sich mit den Blumen mischt. Ich bin dein Spiegelbild im Wasser eines Bergsees. Ich bin dein Schatten und ich bin das Licht, das ihn verursacht. Ich bin dein Märchen, dein Traum, deine Wünsche und Sehnsüchte. Und ich bin ihre Erfüllung. Ich bin dein Durst und dein Hunger und dein Essen. Ich bin die Aufhebung der Schwerkraft und dein Fliegen. Ich bin deine Zärtlichkeit und die Härte und die Kraft deiner Fäuste und Füße. Ich bin der sanfte Lufthauch, der deine Augen streichelt. Und ich bin der Eiswind, der deine Wangen rührt. Ich bin das Kopfwennen des Pumas, der dich lange ansieht, deine. Ich bin der abgestürzte tote Vogel, der nicht tot ist, sondern nur auf der Reise, den du in ein Nest aus Blätterzweigen auf den höchsten Ast deines Baumes bettest. Ich bin die Pusteblume, deren winzige schwebende Fallschirme dich so entzücken. Ich bin die Sternschnuppe, die aufflammt und verlischt. Ich bin das süße Fleisch der Mangofrucht, das deine Zähne zerbeißen und die Beere, deren Saft du saugst. Ich bin das Laub, auf das du trittst, und das Moos, auf das du deine Lippen legst. Ich bin das Spinnenweb im Morgentau, das quer über den Weg gespannt sich an dich klammert und dich umarmt. Ich bin die Wolken, die durch deine Blicke ziehen. Ich bin das Feuer, das dich wärmt, und die Kühle, die dich erfrischt. Ich bin die Schneeflocken, die dich mit winzigen Mündern küssen, und die schweren Regentropfen, die dich mit ihren geschwollenen Lippen bedecken. Ich bin deine Witterung, dein Gefühl, dein Geruch, dein Geschmack, dein Gehör, deine Stimme, dein Wille und deine Tat. Klaus Kinski. Um mich herum ist es dunkel. Und in mir wächst das Licht. Hörspiel von Michael Farin und Peter Geier. Text Peter Geier unter ausschließlicher Verwendung von Zitaten von Klaus Kinski. Mit Blixa Bargeld, Ulrich Mattes und Nadjeszta Brennecke. Komposition Zeitblom. Musiker Jochen Arbeit, Stefan Weyerer und Zeitblom. Ton und Technik Boris Wilsdorf. Regie Michael Farin und Zeitblom. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Hessischen Rundfunk 2011.